tausend und Füße erstmal Rico, bis am Machen. Tausend und erstmal Rico, Füße. Erstes gibt ein Eigenvirus und klagt gegen Mitohydros. Das erste kranke Anzeichen ist der morbide Geruch von Leichen. Schwarz und Klaustrophobie, a enemy epidemie. Und alle Drogs a Bredel vor dem blöden Schädel. Sein harte Hund voll mit Bazillen, auf einem Schwanz kannst Würstel grillen. Dich greif nicht, wie ist uns dies passiert, und du bist schwer infiziert. Was der Virus ist, vergänglich, die Blöde, die bleibt lebenslänglich. Wer das sagt er, der Rap-Doktor. Wer ist dieser Rap? Yeah, von wo ist er her? Tausendot. Yeah, wie heißt er? Erstmal Rico. Alter Vater, Alter Vater. Alter Vater. Okay, genug von der Scheiße, genug von der Klutsche. Und erkennt's mir nochmal scheinen sehr gut. Dein Hirn die Bauern budern. Manche kommen mit der Missgabe, bis das schwer tut. Erst denkt's einmal nach, was es mit mir redet. Es wisst ganz genau, ich bin euch überlegen. Alter Vater, lass mich mal überlegen. Schreib am Text und du den überm Beat drüberlegen. Euer Style ist so kindisch, die Fressen so schier. Alter Vater, ich erschier's euch alle wie ein Hirsch. Und ab jetzt habt ihr's alle ein Gangsterverbot. Ich hab keine Waffen, doch ich leg euch Gangster in Hof. Was ist ein Shifty? Was? Ein Hodengesicht. Es hat für mich den Boden gewischt, das Arschgesicht, das aus den neuen Beach Boys. Verkauft euch als Gummipuppen, das heißt wie Spielzeug. Scheiß auf alle diese Möchtegers und alle diese Hater. Wenn's mit Battle Voice, Motherfucker, fahrt's wie später. Die einzigen Fans, die es hat, sind pädophile Arschlecker. Jetzt kennst mir gerne mal beim Rappen mein Arschlecker. Okay, genug von der Scheiße, genug von euch Lutschern. Ihr kennt's mir noch anscheinend sehr gut. Deine Angriffs, die Bauern budern. Manche kommen mit der Missgabe, bis das schwer tut. Okay, genug von der Scheiße, genug von euch Lutschern. Ihr kennt's mein Name anscheinend sehr gut. Kommt jetzt in deine Angriffs, die Bauern budern. Manche kommen mit der Missgabe, bis das schwer tut. Okay, genug von der Scheiße, genug von euch Lutschern. Ihr kennt's mein Name anscheinend sehr gut. Kommt jetzt in deine Angriffs, die Bauern budern. Manche kommen mit der Missgabe, bis das schwer tut.